Die Mansfelder. Glatt ist hübsch, Machangel ist Wacholder, Grienen ist Grinsen, Stegel ist der Übertritt in der Umzäunung, Dünze ist die Stube, Uhle ist eine Eule, Wählig ist übermütig, Dullerche ist die Heidlerche, Post ist ein Strauch, Porst oder Gagel, auch Gerbermyrte genannt, Myrica Gale. Mülmen ist Stauben, Bölken ist Brüllen, Kriölen ist Kreischen, Dölmer ist ein Dummkopf, Lütjemarkt ist die Kleinmarkt, Tatern ist der Zigeuner, Koppelknecht ist ein Pferdeknecht, Hille bedeutet schnell, Quant ist derb, Verklaren ist erklären, in die Möte kommen heißt entgegenkommen und die Butze ist der Alkoven.